zan yi sai da ke rashin ki zan yi sayin shawiya Allah ya bani ke na cika buri na zuciya ruwan idanuwana ke ce mai sa so kwanciya Tamkar jiya take a cikin ta akwai zarfi ciki na